Moin Moin und hallo zu Vierecken 211er Saisonvorschau 2.0 oder Saisonvorschau Reloaded oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Letztes Mal hat es nicht ganz geklappt, alle 18 Clubs durchzutippen, weil einfach unsere Hirnkapazität überlastet war, aber heute versuchen wir die Big Four durchzumanövrieren. Aber ich muss kurz noch, bevor ich den Tobi ankündige, sagen, dass heute auf den Tag genau die nullte Ausgabe von Cult of Personality, Tobi und Ricky Show, glaube ich, hieß damals nur Cult of Personality, gestartet ist. Und also jetzt, diese Ausgabe ist wirklich ein Jahr Cult of Personality. Vergesst alles, was letzte Woche passiert ist. Aber jetzt kündige ich den wohl besten Mann der Welt an, also den einzig wahren Podcaster. Und das ist natürlich nur der Tobi. Morgen. Morgen, Chris. Morgen, liebe Hörer. Morgen. Sagt man das so? Sorgen? Das ist natürlich. Aber es reimt sich doch gar nicht auf Chris. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder wach, sagt man. Morgen, Chris. Erziehungsbusiness. Ja. Okay, hab ich wohl gefehlt in der Schule. Naja. Wurdest du von deinen Lehrern erzogen oder was? Haben dich deine Eltern einfach von der Schule abgelassen und irgendwie 18 Jahre später abgeholt? Meine Eltern haben mich immer zu meinem Nachbarn abgeschoben. Wirklich? Der hatte einen schönen Fernseher mit einer riesigen Videothek oben. Da habe ich mich schön köstlich bedienen können. Sowohl Schmuddelfilme wie auch Splatterfilme geguckt? Ja, ich war. Und ich war sehr beliebt dadurch in meiner Klasse. Dass du Schmuddelfilme kanntest? Na, weil ich sie hatte und dann natürlich Leute eingeladen habe. Was hast du denn da für Nicht-Schmuddelfilme geguckt? Nicht-Schmuddelfilme. Also mein Lieblings-Nicht-Schmuddelfilm war, ist und bleibt Hart Harry mit John Wayne. Den habe ich mir sogar die Woche ohne Scheiß auf DVD mir zugelegt, weil ich den Film, doch ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film und der kommt so oft im Fernsehen, aber ich sehe ihn nie von Anfang an. Und dann habe ich natürlich Blu-ray geholt. Gibt's nicht auf Blu-ray. Nein. Gibt's leider nicht. Kannst du dir das vorstellen? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dass 1961 noch keine Blu-rays gab. Echt? Da müssen wir doch damals schon vorgedacht haben. John Wayne ist Blu-ray. Ich habe meinem Vater letztes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, die ultimative John Wayne Box geschenkt. Auch schön. Ich mag die John Wayne Filme ansonsten nicht so. Ich bin jetzt nicht so der große Western Fan, aber Hart Harry, das ist mein Ding. Aber auf Django Unchained freust du dich, oder? Da freue ich mich. Ja, ich glaube schon, aber nicht wegen John Wayne. Bitte? Vom guten Quentin, mal ein paar nackte Füße wieder gucken, geht doch, ne? Alle drei Jahre. Ich bin gespannt, wie er das mit den Füßen machen will. Ich meine, mit so Cowboy-Stiefeln, das kann ja schon ein bisschen dauern. Das könnte schwierig werden, aber der kriegt das hin. Ich glaube, sonst wäre es kein Quentin Tarantino-Film, oder? Eben. Ja, kommen wir zum ersten Club der Big Four, oder? Wir nennen sie die Big Four der Bundesliga. Ja, wir haben bei Leverkusen haben wir aufgehört das letzte Mal. Sind wir unterbrochen worden? Irgendwie hatten wir dann... Der Janus war wieder da. Wieder mal. Hat wieder zugeschlagen. Es nimmt auch kein Ende. Nein. Übrigens auch ein herzliches Dankeschön. Du hast ja gerade schon angesprochen, was letzte Woche war, sollen wir vergessen. Ich möchte mich nur gerne bei den Leuten bedanken, bei den Zweien speziell, die dafür gesorgt haben, dass mir ein Vögelchen durch die Wohnung ging, morgens um 4 und ich am nächsten Tag ein dermaßiges Streitgespräch mit meiner Lebensabschnittsgefährtin noch hatte. Wollte ich mich nur herzlich bedanken, ihr Arschlöcher. Ja. Ja, sollte nochmal gesagt werden. War es dann auch der Abschnitt mit ihr, ne? Ja, sie musste zwei Tage lang bei ihren Eltern schlafen. Aber jetzt ist ja alles gut. Vogel ist vertrieben. Ja. Das hast Aussprache du gab's. Wissen eingeredet. Hoffentlich haben sie eins, die Geier. Alle. Aber ein schlechtes Gewissen hat definitiv nicht Borussia Mönchengladbach, weil die haben ja richtig die Penunsen rausgehauen, ne? Ja. Ich meine, sie haben natürlich auch einige Penunzen eingenommen. Darf man nicht vergessen, also. Allen voran der Marco, ne? Der Marco. Ja. Ist natürlich ein herber Verlust. Ja. Ich meine, der hat natürlich einiges gerissen letztes Jahr. Wird auch schwer. Ist ja auch Spieler des Jahres geworden. Glückwunsch von hier. Glaube ich, kann man das sagen. Auch nicht ganz unverdient, weil, ja, wen hätten wir denn noch als Alternative? Ich glaube, Mario Gomez wäre ein zu großes Streitthema gewesen, oder? Ich meine, er hat in der Champions League 12 Tore geschossen, in der Bundesliga, glaube ich, 25 oder 26. Also bei aller Kritik, der kann ja nicht alles falsch machen. Nee, natürlich nicht. Vielleicht, wenn er uns zum EM-Titel geschossen hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Oder zum Champions League-Titel, ne? Oder zum Champions League-Titel oder zum DFB-Pokal-Titel oder zum Meistertitel. Dann Also wenn er einfach nur diese 4 Aufgaben gelöst hätte, wäre kein Weg an ihm vorbeigegangen. Aber so, naja. Vielleicht, keine Ahnung, wen hätten wir noch als Alternative zu Marco Reus? Wer ist denn auf Platz 2 und Platz 3 gewesen? Weißt du das noch? Da müssten wir jetzt mal Live-Research machen. Aber brauchen wir nicht. Aber ad hoc, wer fällt denn da ein? Also kann man auch Jürgen Klopp als Spieler noch nominieren? der ist ja so toll, oder alle lieben ihn. Mit 0 Einsatzminuten Spieler des Jahres, obwohl er bestimmt so viel gelaufen ist wie manche andere Bundesliga-Spieler nicht in der Saison. Nehmen wir wieder Mario Gomez an. Ja, wegen Mundlegen und so. Nee, das tun wir nicht. Nee, aber wer mir jetzt so spontan einfallen würde bei einem, wäre zum Beispiel ein Raoul. Ich fand, ein Raoul hat ein Wahnsinnsjahr gespielt bei Schalke. Da kommen wir jetzt ja gleich noch dazu. Schalke steht ja auch noch an. Hat auch seinen Anteil mit Sicherheit dazu, dass Schalke so stark war. Ja, oder einer der jungen Torhüter, Ter Stegen, Leno und Zieler. Wäre auch, aber machst du das? So einen jungen Torhüter als Spieler des Jahres? Ja. Weiß nicht. Götze, glaube ich, kann man da rausnehmen, weil er zu oft war, ne? Das war das Problem, ja. Götze hätte bestimmt mehr reisen können, wenn er durchgespielt hätte. Ich glaube, Lahm ist da immer ein Thema, oder? Spieler des Jahres, Philipp Lahm? Ist mit Sicherheit immer dabei und deswegen ist auch Kapitän, ich meine, aber nein. Lahm ist mit Sicherheit ein toller, großartiger Fußballer, aber mein Problem bei Philipp Lahm ist, dass er mir in den ganz wichtigen Spielen nicht stark genug ist. Dass er auch eigentlich zu leicht ausrechenbar ist. Das ist so mein Problem mit Philipp Lahm. Man sieht es bei jedem großen Turnier in der Nationalmannschaft, solange es gegen, ich sag mal, speziell bei Weltmeisterschaften unbekannte Gegner geht oder gegen, ja, du weißt, was ich meine. Wenn es jetzt gegen, wie 2010, gegen Ghana oder so geht, da kennt man einen Philipp Lahm nicht so. Da kann der seinen typischen Trick machen, als linke Verteidiger nach innen ziehen und die Ball reinflanken. Aber wenn du jetzt gegen eine italienische Abwehr spielst, der macht das einmal mit denen, aber kein zweites Mal. Und dann ist diese Waffe weg. Und dafür ist mir ein Philipp Lahm, so tollen alle finden, dafür ist er mir zu schlecht in der Hinsicht. Okay. Ist halt meine Meinung zu Philipp Lahm. Aber lass uns noch mal wieder zu Gladbach zurückkommen. Ich glaube, der Top-Transfer, also gibt's ja Luke de Jong, den Stürmer, und Granit Xhaka, ne? Also auch so ein ähnliches Kraftpaket wie Shaqiri beim FC Bayern, der Schweizer, von dem ja der General, ist mir gerade der Name entfallen, der Bayern-Trainer, der da 100 Jahre Trainer war. Hitzfeld, Oliver Hitzfeld, hat in einem Sky Sport News HD Interview gesagt, dass Xhaka sich nicht nur bei Borussia Mönchengladbach durchsetzen wird, sondern auch in der Bundesliga und er zu einem Fußballer europäischer Klasse reifen wird. Und Gladbach hat 8,5 Millionen dafür ausgegeben und ich glaube, das wird ein ganz heißes Ding diese Saison. Wird ein ähnlicher Impact, denke ich mal, wie Shaqiri beim FC Bayern, der auch für Furore gesorgt hat. Aber die haben sich sehr gut verstärkt. Also die haben nicht nur Kohle eingenommen und das irgendwie verwaltet, sondern sie haben es auch wieder reinvestiert und das für große Namen. Das finde ich super. Warten wir es mal ab. Ich meine, wenn man sich das anschaut, was vielleicht ein bisschen ein Problem werden könnte bei Gladbach ist, wenn ich mir das anschaue, sie haben, wie du schon sagst, Xhaka ist auch ein Stürmer. Habe ich das richtig rausverstanden? Ja, ein offensiver Mittelfeldspieler. Der kann relativ alles spielen. Okay. Ja, weil ich denke mir, ein Marco Reus ist halt mehr so ein Spielgestalter-Typ mit offensiv starken Fähigkeiten. Und das sehe ich jetzt bei Luke de Jong, der mehr so ein zentraler Stürmer. Torschützenkönig in der holländischen Liga letztes Jahr. Aber halt auch einer, den man eher füttern muss. Und dann haben sie einen Alvaro Dominguez für die Innenverteidigung geholt, als Dante-Ersatz. Über den kann ich nichts sagen. Den haben sie von Atletico, glaube ich, geholt, ne? Ja. 7 Millionen, da muss man vertrauen. Ich meine, Dante hat schon auch ein Brett hinterlassen da in Gladbach. Der war schon nicht nur optisch. Aber auch da haben sie, glaube ich, einen guten Griff gemacht. Der ist 22, 23 irgendwie, der Alvaro Dominguez. Und da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn er auch noch spanische Abstammung ist. Also, das sieht gut aus. Zurzeit könnte man sagen, ja, ich weiß nicht, wie stark der als Spielmacher ist. Weil ich meine, sie haben zwar noch Juan Arango, die Gladbacher, aber Juan Arango ist jetzt ein guter ist ein guter Fußballer, kann man sagen. Ja. Oder? Aber ob er jetzt... noch heute das Tor gemacht, das 1-0 im DFB-Pokal. Ja, ich hab nichts gesehen vom DFB-Pokal. Ich habe auch nur im iPhone gesehen. Also wir werden heute nicht so viel über, bis gar nicht über den DFB-Pokal eingehen, weil wir einfach nichts gesehen haben. Ja. Man könnte natürlich sagen, ah, super, hier, ne, Fußballfans, aber es ist Samstag und da macht man auch oft was anderes. Es hat 38 Grad, wer hockt sich da mittags in die Bude rein und schaut Fußball? Eben. Also ich komme jetzt auch gerade aus dem Biergarten und werde danach auch gleich wieder hingehen, weil es ist warm. Es ist warm, ja. Geht mal auch lieber raus, Kinder. Nehmt euren iPod und hört Vierecken 2. Genau. Schön am Strand. Geht spazieren und geht durch den Wald, habt ihr weniger Ozon. Besser ist das. Du joggst ja auch relativ viel, oder? Nee, ich bin mehr der Fahrradtyp. Okay. Fahrrad- und Fitness-Typ, das ist eher mein Joggen geht nicht, weil bei mir die Knie kaputt sind. Ach ja. Ist nicht drin. Okay. Gladbach. Gladbach, ja. Der Abfindig. ist nicht schlimm. So viel Aufmerksamkeit verdient. Roman Neustädter, auch noch ein schwerer Abgang, ne? Ist das nächste, Scheiße, ja. Ach Quatsch, Schalke 04. Ja, das wird auch schwer, den zu ersetzen. Ich meine, das ist auch einer, der nicht auffällt. Ja. Der fällt dir so lange nicht auf, bis du mal im Stadion bist und dir mal so 90 Minuten lang so ein genau, Spielfeld vor dir hast. Bist du mal siehst, was jetzt der weiß ich, warum der nicht großartig auffällt, weil der einfach nichts großartig falsch macht. Ja. Ne? Also das ist ja ähnlich so einer wie euer Nürnberger, der jetzt zu Leverkusen gegangen ist, ne? Ja, Philipp Wollscheid ist mehr der Innenverteidiger-Typ. Also der ist schon eher immer im Licht, weil, okay, weil er halt dann gegen die Stürmer meistens spielt und da, wo der Ball hinkommt, da ist dann eher da. Aber so ein Roman Neustädter, so einer, der was Bälle abfängt und so, das ist mittlerweile, hat's jeder kapiert in den letzten 10 Jahren, dass diese Position mit die wichtigste ist. Deswegen zahlt ja auch, wo wir nachher drauf kommen, wahrscheinlich Bayern München 40 Millionen für einen 22-jährigen zentralen Mittelfeldspieler. Ist wirklich schon 23. Ist er schon 23? Ja, ja. Furchtbar leid. Aber dass die Position mit einer der wichtigsten ist auf dem Platz, sieht man dadurch. Und wenn ich mir das anschaue, wen sie verpflichtet haben da noch, ich weiß nicht, ein Tobias Levels ist, glaube ich, kein Defensiver und ob sie den Mann so ersetzen können, haben sie einen von Jon Köpping, warum immer Jon Köpping ist. Das ist irgendwo aus Skandinavien wahrscheinlich, oder? Ja, Hörgotthab. Ob der vielleicht die Position spielen kann, vielleicht haben sie dann Schnäppchen erwischt, aber allein, wenn man sich die Haupttransfers anschaut mit Xhaka im offensiven Mittelfeld, mit Mlapa von Hoffenheim, von dem ich eigentlich viel halt, wenn er im richtigen Team spielt, der aber auch im zentraler Stürmer ist, dann der Dominguez, wie gesagt, in der Innenverteidigung und Luc de Jong auch eigentlich als Stürmer. Da könnte es im zentralen Mittelfeld Probleme geben und naja, warten wir es ab. Wie gesagt, ja, weiß man nicht. Hast offensiv du noch was zu den Gladbachern oder? Ja, vielleicht. Bilanz, sie werden, ich glaube nicht, dass sie den Platz, den sie dieses Jahr geholt haben, nochmal empfangen können, weil ich glaube, dafür gibt es andere Mannschaften, die dieses Jahr stärker sind. Aber so, ich sag mal, Platz 6 bis 8 ist bestimmt wieder drin. Ja, sie müssen jetzt in die Champions League Qualifikation und ich glaube, ja, da hast du recht, ich glaube aber schon, dass sie in die Euroleague wieder einziehen werden. Ja, ja, mal schauen, ob sie das packen. Ich glaube, gegen Kiew, gell, müssen sie ran. Genau. Dynamo Kiew, da ist ein harter Brocken, aber müssen sie durch. Da müssen sie durch, kann man aber auch schlagen. Hat man bei Hannover letztes Jahr auch nicht gedacht, als es hieß Sevilla. Richtig. Und trotzdem? Und trotzdem hat Abdelau irgendwie mit der Hacke das da so reingepopelt und ja, dann standen wir auf einmal in der Hauptrunde. Wir müssen ja jetzt auch nochmal ran in der Euroleague-Quali. Aber jetzt habe ich heute erst gehört, dass es reges Interesse aus Spanien für Abdelau gibt. Ja gut, ich meine, der hat eine riesen Saison gespielt. Es ist klar, dass da Interesse anderer Vereine. Aber an der Mannschaft würde ich jetzt nichts mehr machen. Also würde ich auf jeden Fall so lassen. Ich war ja auch im Stadion gegen United, aber das erzähle ich, glaube ich, nachdem wir hier die Big Four durchhaben. Ne? Jetzt kommen wir zu Schalke 04. Ja. Dem Ruhrpott-Bekloppten, sage ich mal. ja, und was soll man da sagen? Das ist doch eher Stillstand, oder? Es ist mit einem Banetta der einzige Transfer, wo ich sage, okay, namhaft. Ja, sie haben Obasi hatten sie ausgeliehen, den haben sie jetzt fest verpflichtet, ne? Ja, den haben sie festgeholt, ja. Ja gut, sie haben noch einen... Guter Schachzug, also den mag ich, den Jungen. Ja, also wenn er gute Laune hat und spielen darf, wie er will, dann ist er ein Riesenfußballer, definitiv. Und so einen wird vielleicht auch Schalke dies ja brauchen, wenn man anschaut, dass er, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, einen Raul abgeben mussten, da muss schon was kommen. Ja, und der Abgang überhaupt ist ja Raul, ne? Der nach Al-Sadd Morhebbehelbe gewechselt ist. Eigentlich ist er Hans Sarpe der Abgang des Jahres, oder bei Schalke? Der blonde Hans, ne? Ist das sein Spitzname, der blonde Hans. Ja, wirklich. Die Legende. Und dann kommt erst Raul eigentlich. Die Legende, ist auch ein großer Fan von Twitter. Ja, habe ich auch schon mal hin und wieder über ein Zitat leicht geschmunzelt. Ja, wirklich, macht das schön. Ja. Gut, große Abgänge außer Raul und dem blonden Hans. Alles. Ja, gut, ich meine, das Ziel war, den Kader so stark wie es geht zu verkleinern. Weil genau, auszudünnen, weil ja noch viele Altlasten von Felix rumgeistern. Ja, haben sie ja auch geschafft. So ein Derg, der, ich weiß nicht, wie viel Geld geholt wurde, ich glaube 4,5 Millionen letztes oder vorletztes Jahr, haben sie jetzt gerade für 700.000 verscherbelt. Das große Talent, genauso wie Levian Kenia, ne, der jetzt auch wieder weg ist. Das große Talent und sie haben ihn gekriegt und dann spielt er keine Minute. Gefühlt, ne? War nicht viel, ne. Ja, und dann halt ein Per Kluge, der jetzt zu Berlin geht, was ich für gut finde, weil für Berlin ist es sehr gut. Da ist es ein Verein, da würde er sich wohlfühlen, weil bei Schalke war dann doch wohl eine Nummer zu groß für ihn. Ist ein solider Bundesligaspieler, ja. Aber bei Schalke hätte er wahrscheinlich nicht viel mehr reisen können. Vor allem, zumal jetzt, wie gesagt, gerade bei Gladbach weg jetzt zu Schalke Roman Neustädter verpflichtet wurde. Und er da wahrscheinlich kein Land mehr sehen würde, dann auch mit Jones, Jermaine Jones, nebendran, da wäre Kluge genauso wenig glücklich geworden wie die letzten anderthalb Jahre. Das ist richtig. Und Tim Hoogland, der ja zu den Stuttgartern gegangen ist, der war ja schon ausgeliehen, oder? Nee, der war, ich weiß nicht, war er nach Mainz ausgeliehen? Ich glaube, er war zu Mainz war er ausgeliehen und aber. Ist ja auch viel verletzt, der Kerl. Und diesen Anthony Annan, auch ein großes, großes Talent, irgendwie auch mit Kofi Annan wirklich verwandt. Mhm. Der ist jetzt nach Spanien gewechselt und sie versuchen ja immer noch den Kader weiter auszudünnen, um irgendwie vielleicht nochmal einen Transfer zu stemmen durch die ganzen Abgänge, durch die ganzen Gehälter, die dann wieder frei werden. Aber groß sehe ich da keine Aufbruchstimmung hier vom guten Hüb, ne? Also ich mag ja den Hüb, ist ein reiner Sympath, finde ich. Ja, Tobi, sag du mir, also wo geht der Weg hin? Es ist gleichbleibend, oder? Ja gut, Schalke muss trotzdem, auch wenn sie einen Raul jetzt nicht mehr haben auf der Gehaltsliste, müssen sie trotzdem und werden sie auch wieder vorne mitspielen. Es wird eines Teams sein, glaube ich, die was so, ich sag mal, so wie dieses Jahr auch Platz 3 bis 6 oder so in Beschlag nehmen. Also international wird Pflicht sein für Schalke. Ich sehe Leverkusen aber dieses Jahr stärker als Schalke, muss ich sagen. Eigentlich sieht man das jedes Jahr so, aber die Leverkusener, die haben irgendwie Pech. Die haben Pech. Ne? Unvermögen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist schade eigentlich immer. Sie haben aber Schürrle. Also du hast das Argentinien-Spiel ja nicht gesehen, aber Schürrle war wirklich der Showstealer, als er reingekommen ist. Großartig. Also wirklich Weltklasse. Ja, aber spätestens bei Klose sieht man, dass Nationalmannschaft und Verein zwei Welten sind. Jetzt letztes Jahr abgesehen oder ausgenommen, weil er da ja in Rom seinen Verein wahrscheinlich gefunden hat, aber die Jahre davor bei Bayern, wo er nicht glücklich war. Das erste Jahr mit Luca Toni bei den Bayern, das war schon stark, aber... Ja, aber dann war es das halt. Und ja. Zu Schalke kann man auch noch was Großartiges sagen. Also du merkst es, ne? Was willst du dazu sagen? Also ich bin sehr gespannt über Schalke. Schalke hat immer trotzdem noch ein riesen Team. Also man darf nicht vergessen, sie haben jetzt dann doch... Und ein riesen Torwartproblem, ne? Also da kann ja jeder ins Tor, ne? Im Moment soll wohl Timo Hildebrand die Nase vorn haben. Ist es ein Problem oder ist es ein Luxusproblem? Das ist ein Luxusproblem. Weil es sind ja schon zwei junge Torhüter und ein erfahrener. Ja. Und wenn sie weiter so Pech haben auf der Position wie letztes Jahr, dass sie die ganze Zeit einer verletzt, dann brauchen sie die drei Leute auch. Das stimmt. Ja, sie wollen jetzt ich weiß nicht, ob sie den Jurado wollten sie ja unbedingt auf Teufel komm raus, wollten sie den loswerden und haben ihn schon angeboten bei jedem Verein und nachdem ihn keiner wollte, hat auf einmal Horst Held seine Meinung geändert und in einem Interview gesagt, ja, also wir gehen davon aus, wir haben mit ihm gesprochen, er wird sich durchbeißen und wir sind Gott froh, dass wir ihn haben. Er ist aber aktuell verletzt. Ja gut. Relativ schwer. Ja, er kommt wieder bestimmt. Er kommt und wieder. Selbst wenn, auch nicht so schlimm. Gut, war es das zu Schalke 04? Schalke! Glück auf, ne, sagt man, glaube ich, im Stadion. Auf Schalke oder generell? Auf Schalke sagt man, glaube ich, Kampfbahn, Glück auf. War noch nicht auf Schalke. Warst du schon mal auf Schalke? Ich war schon mal auf Schalke beim Liga-Total-Cup vor 2 Jahren. Ist wie ein Hallenbad. Wie weit hast du es bis nach Gelsenkirchen? Gelsenkirchen, 2 Stunden. Oh, naja. Wenn du das nächste Mal hingehst, kannst du ja bei Cornelius pennen. Der wohnt da jetzt. Bei Cornelius? Ach, ist das so? Ja. Weiß nicht mehr, letzte Woche, Cornelius. Cornelius, das grüße dich. Kannte ihn nur von letzter Woche, aber. Von Pforzheim. Vom Osten Deutschlands nach Pforzheim, jetzt in Gelsenkirchen. Ja. Ja, zum Glück Schalke-Fan. Aber er ist Schalke-Fan. Ich glaube, er hat Schalke-Fan gesagt, ja. Ich glaube, er muss Schalke-Fan sein. Aha, aha. Dann werde ich mal bei ihm klingeln. Obwohl, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es das ist. Ein Freund von mir war. Keine klingeln. Nein, ich weiß nicht, ob man sich mit einem Trikot einer anderen Mannschaft in Gelsenkirchen auf die Straße trauen darf. Aber nachdem ich von einem Freund gehört habe, der letzte Woche in Barcelona war und mir erzählt hat, dass da jeder zweite Katalane mit einem Barcelona-Trikot rumrennt und er einen mit einem Özil Real Madrid-Trikot halt rumlaufen sehen und er nicht verhauen wurde, glaube ich da keine mehr. Das ist alles überbewertet. Ja. Aber naja, so viel von Madrid über Barcelona, Schalke. Jetzt habe ich Angst, ich möchte das nächste Thema nicht ansprechen. Nicht? Obwohl, wir haben den Supercup. Yeah! Hast du das Spiel gesehen? Supercup. Wir kommen jetzt zum FC Bayern München. Ich habe auch hier heute mein weißes Bayern-Trikot an. Damit ich auch nochmal extrem viel spitze beim Podcast. Du hast ein weißes an? Ich habe das weiße Bayern-Trikot, ja, mit dem Orange dran. Das Neue da. Kennst du nicht? Doch, kenne ich. Bist du einer, der jedes Jahr das neue Trikot kauft? Nein. Nee. Meins ist noch von 98. Also nicht Bayern-Trikot, aber mein Klubberer-Trikot ist von 98. Das trage ich seitdem. Wen hast du hinten drauf? Niemand. Also. Niemand, weil es gab keinen Lieblingsspieler, es gibt keinen Lieblingsspieler und es wird nie einen Lieblingsspieler geben. Oh. Nicht mal Marek Mental. Naja. Du nur schreibst mit der Nummer 10 Thiele drauf. Irgendwie. Das passt immer. Wenn dann eher, nein, ich kann jetzt nicht sagen, wenn dann eher eine Doppel-Null. Nee, sage ich nicht. Der Supercup-Sieger 2012, FC Bayern München, ist letztes Jahr Zweiter geworden. Und ich möchte erst mal deine Gedanken zu dem Club hören, zu den Transfers und zu den Aussichten auf die kommende Saison. Ich bin da sehr gespannt, was andere Leute dazu sagen. Naja, was will man dazu sagen? Wenn Martinez kommt, haben sie für knapp 70 Millionen neue Spieler verpflichtet, unter anderem umsonst Claudio Pizarro bekommen. Und abgeben mussten sie im Endeffekt lauter Spieler, die sowieso keine große Rolle letztes Jahr gespielt haben. Also sie. Ja, Hans-Jörg Kurt hat sein Karriereende in Angriff genommen, ne? Olic. Sollte er Koordinator des Jugendabteils werden beim FC Bayern, hat dann aber das Handtuch hingeworfen. Hat er gesagt, ist aber ganz schön viel Stress hier. Ist ja, so war es wirklich. Mehr wie als Bundesliga-Profi. Wohl im Guten getrennt. Muss mehr arbeiten. Dattelmeier ist eine traurige Geschichte, war letztes Jahr Torwart Nummer 3 und ist jetzt vereinslos. Er hält sich jetzt gerade in so einem Trainingscamp für vereinslose Spieler fit. Was sage ich denn dazu? Es gibt ein Trainingscamp für vereinslose Spieler. Warum war da nicht Timo Hildebrand? Es gibt aber wirklich, das musste mal, ich gucke relativ viel Sky Sport News HD, das lasse ich halt immer so nebenbei laufen, wenn ich irgendwas mache. Und da ist manchmal so ein Bericht aus diesem Camp und ja, also, der hält sich da fit. Das finde ich eine sinnvolle Sache. Okay. Ne? Okay. Ja, ja. Ivica Olic ist zum VfL gegangen, VfL Wolfsburg. Tja. Hatten wir, glaube ich, schon, ja. In der letzten Ausgabe. Pranjic weg, Breno pausiert erstmal ein bisschen. Der ruht sich erstmal aus ein bisschen. Ja, hat. Naja. Eigentlich ist nicht so lustig, doch eigentlich ist schon lustig. Also schon los, er selbst ist schuld. Ja, Idiot. Ja, naja. Genauso wie wenn sich jemand beim Podcast nackt auszieht und da ist er auch selbst schuld. Ja. Irgendwer, gibt's ja bestimmt Leute, die sich während des Podcasts nackt ausziehen, Wein trinken und Fotos von sich machen lassen. Habe ich auch schon gehört, aber es sind meistens Leute, die schneiden es dann raus, weil sie so feige sind. Du bist aber heute griffig. Griffig, es könnte an meinem zweiten Corona liegen bei 48 Grad. Muss immer. Er wieder angeben mit seinem Edelbier. Ich muss hier das schäbige Smirnoff auf Eis trinken. Mit 3% Kalorien hätte ich was gesagt. Nils Petersen, eine sinnvolle Sache, nach Werder Bremen ausgeliehen zum Wiesenhof-Club. Das finde ich wirklich eine klasse Sache. Ich halte ja relativ viel von Nils Petersen. Und er soll da jetzt mal ruhig 1-2 Jahre spielen, ein paar Tore schießen. Und dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt hat. Richtig, absolut. Er ist ein junger Kerl. Und Claudio Pizarro wurde ja verpflichtet. Jünger, habe ich gehört. Und der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange spielen. Und wenn der noch 1-2 gute Jahre bei Bayern hat und dann Petersen sich entwickelt bei Bremen und dann wieder zurückkommt, dann kann das so sein. Für die Zukunft. Ich glaube ich, in der ersten Ausgabe, schon vor ein paar Ausgaben gesagt, dass man das so handhaben sollte mit dem guten Nils Petersen. Ja, dann Takashi Osami ist weg. Ne? Zur TSG. Kann man sich überlegen, ob das der richtige Schritt war? Ich glaube nicht, dass sie Pokalsieger werden. Nein, das wird schwer dieses Jahr. Das wird schwer, glaube ich auch. Der Pokal geht nur über Berlin. Es sei denn, sie kommen über die Lucky Loser irgendwie rein. Naja, vielleicht gibt's auch ein 4-0. Gegen wen haben sie verloren? Gegen AK Berlin 07. Das hört sich mehr an wie so ein Hip-Hop-Label. Ja, ne? So, geil. 4-0. Ich mal kurz die Namen vorlesen, wer die Tore gemacht hat. Leute, neigt's euch, jetzt kommen sie. Warte, Hoffenheim. Ich kann leider nur die Nachnamen vorlesen. Und zwar hat das 1-0 Kackmack gemacht. Ja, 1-0 für die Berliner AK Kackmack. Das 2-0 hat gemacht Gerlach. Hm? Könnte ein strammer Sechsligist-Spieler sein, ne? Wie so heißen. Ja, das hört sich gut an. Das 3-0 hat gemacht Kruschke. Könnte auch so ein bisschen der Greenkeeper sein. Und das 4-0 wieder Kackmack. Das scheint wohl der Star zu sein. Naja, vielleicht trifft der FC Bayern in der nächsten Runde auf AK Berlin. Ich habe Angst. Hätte ich dann auch. Also, ich hab Angst. Da werden die Messer in den Schienbeinschoner drin sein wahrscheinlich. Zwischen Schienbeinschoner und Schienbein. Stell dir mal vor, Nürnberg gegen Berliner AK. Da hast du Schiss. Nee, wir verlieren dann morgen gegen Havelse. Nee. Also ich selbst habe schon gegen Havelse gewonnen. In der Jugend. Also da müsst ihr auch gegen die gewinnen. Jetzt setzt er aber die Klubberer ganz schön unter Druck geworden. Hier ist ein Club hier bei uns aus der Region Hannover und die waren immer Arschlöcher. Bei den Hallenturnieren und so, da waren das immer so Penner. Arrogant, weil sie so weit oben gespielt haben. Oder? Ja, auch nicht nur das. Also es gab immer Wunsdorf und Havelse. Das waren die größten Penner. Die hat man immer gehasst. Die hat man auch immer so beim Kopfball war mein Lieblingstrick. Wenn einer hochgestiegen ist zum Kopfball bei der Ecke, bin ich einfach auf seinen Füßen stehen geblieben. Weißt du? Dann, dass er nicht abgeben konnte. Aber wenn er größer war, hat er trotzdem das Kopfballduell gewonnen. Ja, war nicht viele größer als ich. Aber es hat oftmals war ich dann doch größer oder genauso groß. Aber es tut auf jeden Fall weh, kann ich dir sagen. Weil ich hatte den Trick selbst am eigenen Leib mal zu spüren bekommen. Und dann habe ich mir den mal abgeguckt. Habe mir gedacht, das könntest du doch mal einsetzen als deinen Signature-Move. Aber du guckst auch alles ab, oder? Ich guck mir alles ab, ja. Ich mache auch bald für 4 Ecken zu 11 einen YouTube-Channel. Ich bin eingerichtet. Wir könnten auch so einen Männerabend machen für 4 Ecken zu 11. Wäre das auch? Gute Idee. Vielleicht schalte ich gleich auf. Warte mal, ich schreib's, falls du es vergisst, schreibe ich es mir auch noch auf. Männerabend? Ja. Männerabend. Den 4 Ecken zu 11 Männerabend. Okay, und weißt du was? Ich treibe das Ding auf die Spitze. Wir nehmen einfach dieselben Anruf-Gags wie bei Tobi und Ricky Show. Bei wem? Wie bei der Tobi und Ricky Show. Nehmen wir einfach dieselben Anruf-Gags. Kenne ich nicht. Ach so. Muss ich mal nachher schicken. Schicke ich dir mal einen Link? Ja. Ja, die Neuverpflichtung. Ich glaube, lass uns mal, damit das Ding gleich vom Tisch ist, das große Thema Javi Martinez. Und es ist so schön. Es gab so ein Sky-Moderator, der ist immer an der Säbener Straße. Ich glaube, der schläft da in so einer Telefonzelle. Und da hat ein FC Bayern-Fan zu ihm hingerufen, weil er die Sky Sport News Jacke gesehen hat. Und da hat der Fan zu ihm hingerufen: "Yo, Mel, seid ihr für den Xaver da?" Also der heißt bei den Münchner Fans schon Xaver. Der ist schon eingebayert, eingebürgert, Xaver heißt er. Ja, ja. Finde ich schön. Also da sind die Bayern, die Münchner, das Münchner Publikum auch ein bisschen. Der Xaver und der Xelder. Der Xaver und der Xelder, die zwei. Xelder und Xaver. Vielleicht sind Xaver da. Wie schön. Der Emre, der Emre, bring dir mal den Emre. Emre, spiel doch mal zum Xaver. Ja, Toni, was machst du denn? Ja, 40 Millionen soll wohl auch bezahlt werden. Der Vorstand, der Karl-Heinz Zopfner, hat grünes Licht gegeben. 40 Millionen werden Athletic Bilbao überwiesen. Aber der Xaver ist so ein netter Typ und hat gesagt, hier für die nächsten 5 Jahre, die ich ja bei euch spielen werde, natürlich, verzichte ich auf 2 Millionen, was dann summa summarum 10 Millionen macht. Also rechnet man 10 Millionen minus 40 Millionen auf 30 Millionen, ist dann bei einem guten Kurs für den jungen Mann, oder? Naja, es kommt drauf an, wie viel er jetzt verdient. Also ich meine, naja, gewisse Vertragssachen von seinem Berater den Clubs weitergesagt und da stand wohl Summe X drin und von dieser Summe X, die ja wohl schon feststand überall, wird wohl der 2 Millionen runtergegangen. Also was wird der verdienen jetzt? Ich denke mal so 5, 6 Millionen. Wird er trotzdem verdienen, ja? Ja, trotzdem verdienen, ja. Ist nicht wenig. Auf 5 Jahre. Das ist nicht wenig. Der Robben verdient 7. Ja, ist auch nicht wenig. Das ist nicht wenig, nee. Das ist, aber ja. Hier, Xaver. Ich meine, er kann die Nummer 6 verkörpern oder auch in der Innenverteidigung. Man muss dazu sagen, in den letzten 230 Ligaspielen, die er in der spanischen Primera División gemacht hat, hat er, glaube ich, nur 15% davon auf der 6 gespielt, für die er ja beim FC Bayern eingesetzt werden soll. Ach, hey, Mene, haben Sie das gewusst? Ich hoffe es mal, dass sie den gescoutet haben. Ja gut, ja gut, 15%, das ist nicht viel, gell, das ist nicht viel. Aber kann man sagen, es ist weniger als die Hälfte. Das ist immer noch mehr, wie die FDP hatte bei der letzten Wahl, eben, gell? Eben. Eben, und bald auch mehr, wie die CDU hatte bei der letzten Wahl. Aber das ist aber jetzt. Ist aber heftig. Werden wir jetzt schon politisch? Nein, wir werden nicht politisch. Was sagst du zum Xaver? Ich kenne ihn nicht. Ich habe also... Leider ist mir bei der EM nicht aufgefallen, weil er nicht gespielt hat, kann man auch. Er wurde zweimal eingewechselt. Deswegen. Aber selbst wenn er gespielt hätte, wäre er nicht. 8 Länderspiele, relativ viele Tore geschossen in der Liga, ich glaube 16 oder 26. Das ist nicht schlecht für den Mann in der Position. Eben, ja. Und er ist halt nicht ein Spieler, jetzt wenn er zum ersten Mal in der Allianz Arena auftreten wird, wie Robben oder Ribéry, wo alle denken, wow, wie geil ist der denn, sondern der ist halt nüchtern, der hat, glaube ich, schon 70 gelbe Karten gekriegt in den 200 Spielen. Der wird halt alle gnadenlos weg abräumen, ne? Also, komme was wolle, Xaver ist immer da und brettert halt alles weg. Also, das soll so der Fels in der Brandung sein und soll dann ein bisschen neben Schweinsteiger die Fäden ziehen im Mittelfeld. Ja, zu Recht. Ich meine, wen haben sie denn noch, die Bayern? Ich meine, sie haben noch einen Luis Gustavo, der mal Weltklasse, aber mal halt auch immer wieder Aussetzer und damit auch nur Kreisklasse ist. Dann haben sie noch den Anatoly Timoschuk, der jetzt aber abgegeben werden soll. Die wollten sie ja letztes Jahr schon den schon abgeben und hätten ihn abgegeben, wenn sie noch irgendwie in die Position, genau, ja, in der Innenverteidigung hätten verpflichten können. Ja, so, da kann er seinen Friseur gleich mitnehmen. Der hat seinen eigenen Friseur dabei, gell? Er hat seinen eigenen Friseur dabei. Schön. Und hat sich in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er den 44 tragen darf. Schönes Haar. Ja, aber sonst, sie hätten im Endeffekt nur noch Toni Kroos als Partner auf der Doppel-6. Und ja, du hast Schweinsteiger, der muss erstmal wieder fit werden. Du hast den Xaver, hast dann den Gustavo und den Kroos, der auf der 6 spielen kann. Das können tun sie es alle. Ja gut, vielleicht spielt Martinez. Was hat er denn gespielt? Wenn du sagst, er hat nur 15% auf der 6 gespielt, wo spielt er denn normalerweise? In Verteidigung. Okay. Ja. Das sind sie eigentlich. Da sind sie überbesetzt. Das heißt überbesetzt, aber sehr gut besetzt, ne? Naja, ich sag mal. Das heißt ja sehr viel vom Dante, ne? Also der spielt da. Ich habe die Testspiele fast alle mit ihm gesehen und jetzt auch beim Supercup die beiden Spiele, beim Liga Total Cup die beiden Spiele und beim Supercup. Und der läuft da hinten in der Innenverteidigung rum, als wenn er schon 10 Jahre beim FC Bayern spielen würde. Der dirigiert die ganzen Leute und das macht er wirklich großartig. Spielt sehr nüchtern, sehr sachlich. Macht keine Risiken oder so. Also der Dante ist definitiv seine 4,5 Millionen wert, die er da gekostet hat. Also wirklich ein klasse Transfer. Dann hast du natürlich noch einen Van Beuten. Du hast den Badstuber und Boateng. Gut, ich meine, ich halte von Van Beuten eigentlich international gar nichts. Oder sagen wir mal, wenn es gegen starke Gegner geht, dann halte ich von Van Beuten gar nichts. Das ist ein solider, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie diese Saison spielen gegen Nürnberg, dann kann man dann Daniel Van Beuten in der Innenverteidigung spielen lassen. Aber ansonsten, sobald es gegen... Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, ich habe nur gerade gedacht, du bist weg. Also, okay. Nee, ich bin auch schon. Okay, dafür halte ich Daniel Van Beuten mittlerweile auch schon mit einem Alter von 34 zu alt, zu langsam, zu unbeweglich, um da noch mithalten zu können. Also ich glaube, Badstuber ist relativ gesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass Dante das Ding auch machen wird. Aber dann er verdrängt von Boateng? Ja, ich könnte es mir vorstellen. Also wenn er das spielt, was er letztes Jahr in Gladbach gespielt hat, dann ja. Aber die Frage ist dann, was machst du dann mit dem Boateng? Und Boateng kannst du eigentlich nicht auf rechts setzen, oder du könntest ihn momentan auch auf die rechte Verteidigerposition setzen und Lahm auf links, weil Alaba ja noch verletzt ist. Ja, aber da haben wir mit dem Emre Can, der jetzt von den Amateuren zu einem Profivertrag bekommen hat, hochgezogen, und der macht bisher in den Testspielen, in denen er auf die linke Verteidigerposition gesetzt wurde, einen sehr guten Eindruck. Also ein guter Mann. Sehr ungestüm noch, 18 Jahre, Deutsch-Türke. Wirkt noch sehr ungestüm, aber der hat ein feines Füßchen und ein gutes Timing. Also, ob wir den Lahm jetzt unbedingt auf links ziehen müssen, weil der dann mit Robben schon ein gutes Zweigestirn da recht bildet, aber links haben wir auch genug. Wir haben da den Contento, der jetzt auch verletzt ist. Ist wirklich schade, aber der Badstuber kann ja auch links spielen. Ja, aber Badstuber als Außenverteidiger, das geht nicht. Hat er in seinem ersten Jahr gemacht? Ja, aber das hat auch nicht funktioniert. Ja. Sonst würdest du immer noch spielen. Oder? Oder täusche ich mich da? Nee. Also ich finde, wenn er den Emre Can spielen lässt am ersten Spieltag und sie gewinnen ihre Spiele, dann ist es kein Thema. Dann wird es funktionieren, dann wird er da spielen, bis Alaba wieder fit ist. Aber wenn es nicht funktioniert, erstes Spiel von Bayern München ist gegen Fürth, glaube ich, oder? Jetzt gegen Greuther Fürth. Herzlich willkommen in der ersten Liga, Greuther Fürth. Ja, wenn die ihre Spiele gewinnen und den Fußball spielen, den man jetzt von ihnen erwartet, nach den Verpflichtungen, dann braucht man einen Alaba nicht, sage ich jetzt mal so, weil dann das Team guten Fußball spielt. Aber, also mit dem Can oder was? Ja, speziell mit dem Can. Also ich glaube, an Alaba geht nichts dran vorbei. Glaube ich auch, wenn Alaba wieder fit ist. Ist der unfassbar wichtig für die Mannschaft. Also und nicht ohne Grund war der FC Barcelona an ihm dran. Gut, ich meine, er hat Riesenspiele gemacht letzte Saison, speziell gegen Real Madrid. Hat eine relativ hohe Millionensumme im 20-Millionen-Bereich geboten für Alaba, weil sie ja links hinten jetzt auch kleine Probleme haben. Haben sie jetzt aber gelöst mit dem Jordi Alba, ne, den sie jetzt verpflichtet haben. Der Alaba, das ist ein klasse Mann. Also da haben wir so ein Goldstück, also wirklich, wie man den da aus der Not geboren hinten links verpflanzt hat und dann so einen klasse Linksverteidiger da jetzt an der Hand hat, also da braucht man nichts machen. Da haben wir den Alaba, dann als Backup den Contento, rechts haben wir Lahm, als Backup den Rafinha, der jetzt wohl langsam wieder ins Training einsteigt. Also das Bayern-Herz ist doch glücklich. Ja, also wie gesagt, Bayern muss dieses Jahr Meister werden. Er muss Meister werden, ich sage dir. Wenn sie es wieder nicht schaffen, dann warten wir es ab. Wenn sie dann nächstes ist, Jahr. Matthias Sammer schuld, was sagst du dazu? Generell, dass Matthias Sammer schuld ist, oder generell zu Matthias Sammer? Matthias Sammer zu der Personalie. Beste Aktion, die sie machen konnten, eigentlich für mich die Verpflichtung in der Sommerpause. Ich sehe den Transfer sehe ich auch vor jedem Spieler. Matthias Sammer hat so eine unfassbar positive und starke Ausstrahlung. Großartig. Ist halt ein hundertprozentiger Winnertyp. Der alles für den Sieg. Ja, und das war das Problem ein bisschen bei dem Nerlinger, so sympathischer war, aber ein Christian Nerlinger würde funktionieren bei Werder Bremen, aber nicht bei Bayern München. Ja. Aber Werder Bremen. Weil der Nerlinger, glaube ich, nicht so auf Geflügel steht, ne? Der ist, glaube ich, eher mal so ein Steak, glaube ich. Und sieht aber auch griffig aus, ne? Der Nerlinger hat auch ganz schön aufgespeckt. Ja, vielleicht hat im letzten Jahr bestimmt 30 Kilo zugenommen. Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Okay. Meistens habe ich in sein Gesicht geschaut, wenn er ein Interview gegeben hat, weil er so angepisst war. da achten wir nicht so auf das andere restliche körperliche. Vielleicht den Sommer mal sehen, wenn wir dieses Jahr oder nächstes Jahr das Champions League Finale verlieren. Ich glaube, der verprügelt die Spieler. Ja, das kann schon sein. Das, oder? Ich sag's, also ich würde auch definitiv, wir haben uns einen Namen nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir ihn erwähnt haben, als wir mit Wolfsburg gesprochen haben. Mario? Dass ein Mario Mandzukic da noch hinkommt, der könnte noch ein bisschen ein ausschlaggebender Punkt sein, weil speziell bei der EM hat man gesehen, wie stark der Junge eigentlich ist. Und da wird sich Gomez, der ja jetzt gerade verletzt ist und noch ein paar Wochen fehlen wird, glaube ich, warm anziehen müssen, wenn Mandzukic die Form hält vom letzten Jahr von der EM und bei Bayern einschlägt. Also das, ich halt, der ist auch die 13 Millionen, die Wolfsburg da bekommen hat, definitiv wert. Eben, er hat ja auch im Supercup das 1-0 geschossen und auch einen Zuckerpass auf Robben gespielt zum 2-0 dann. Also der kann nicht nur knipsen, der kann auch da eben das, was Mario Gomez nicht kann oder zu faul für ist, man weiß es nicht, auch den Pass spielen. Er arbeitet auch, er kämpft, er ackert, hat auch in den letzten irgendwie 3 Testspielen immer eine gelbe Karte gehabt. Und das ist natürlich das, wo Jupp Heynckes sich denkt, oh Mensch, das ist ja eigentlich ganz nett, so mit so einem Stürmer, der auch läuft. Ja, der auch Fußball spielen kann. Ja. Also auch ein Sympath hätte ich nicht gedacht. Ich habe von dem vorher noch gar keine Interviews großartig gehört. Aber als er dann an der Zehbener Straße angekommen ist, ist das ein netter Mensch. Er hat gesagt, ja, ich wäre nicht zum FC Bayern München gewechselt, wenn meine Frau nicht die Stadt mögen würde. Hat gesagt, meine Frau darf alles aussuchen hier, die Einrichtung und auch das Haus und alles. Und hat gesagt, er freut sich hier und es ist alles so herzlich und den Herrn Hoeneß, den verehrt er ja auch so. Also es ist ein ganz feiner Mensch, hätte ich nicht gedacht. Ja gut, ich meine, er kommt halt auch aus einer ganz schweren Zeit bei Wolfsburg, wenn du unter Felix Magath trainierst und eigentlich mit das Ausrufezeichen im Verein bist, weil er halt im Endeffekt Wolfsburg letztes Jahr am Leben gehalten hat, bis Patrick Helmes seine Serie aufgestellt hat. Aber er war im Endeffekt derjenige, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass Wolfsburg nicht abgestiegen ist, sage ich mal fast schon. Und trotzdem immer kritisiert wurde von Felix Magath. Immer wieder und immer wieder eine auf den Deckel bekommen hat. Also ich an Mandzukic Stelle würde mich da doch verarscht vorkommen. Wenn du Top-Leistungen bringst und trotzdem ist es nicht gut genug. Ja. Und dann hast du das Glück, dass du zu einer Mannschaft wie Bayern München kommen kannst. Und ja, das, also Wolfsburg und München, das sind Welten. Das ist, ich kann dir da gar kein Beispiel nennen. Ich meine, du kennst Wolfsburg und du kennst wahrscheinlich München. Ja. Und jeder, der schon mal in beiden Städten war, weiß, was ich jetzt meine. Und dass der sich da wohlfühlt, ist ja klar. Ja. Vielleicht braucht er das auch ein bisschen mehr, das Spotlight und diesen Medienrummel. Vielleicht blüht er ja da auch auf. Ja, er braucht vielleicht einfach ein bisschen Wärme. Ja, oh, das hast du schön gesagt. Das ist, doch aber auch so. Ich meine, wenn ich doch in einem Verein spiele, wenn ich schon in einer Stadt wie Wolfsburg lebe, sorry an alle Wolfsburger, die was jetzt hier gerade zuhören, aber eure Stadt ist echt nicht schön, sorry. Und wenn ich dann da schon lebe und dann in einem Stadion spiele, ich war schon zweimal in Wolfsburg in einem Stadion in der Meistersaison und auch das tut mir leid an alle Wolfsburg-Fans, da ist keine Stimmung in dem Stadion, nee. obwohl ihr eine reine Fußballarena habt. Von einer reinen Fußballarena erwarte ich, dass es explodiert. Vor allem, wenn die Mannschaft noch um die Meisterschaft spielt oder sogar noch Meister wird, dann erwarte ich sowas. Ja. Aber wenn ich dann in so einer Stadt spiele, in so einem Verein mit Fans, die keine Stimmung machen, Top-Leistungen bringe und dann einen Trainer habe, der mich trotzdem ständig kritisiert und am liebsten heute verkaufen würde, dann bin ich doch Gott froh, wenn ich weg bin. Ich glaube, der wäre in jedem Verein besser aufgehoben als in Wolfsburg. Ja, da sagst du wirklich was Wahres. Und wenn man natürlich schon, aufgrund meiner Familie bin ich natürlich oft in Wolfsburg und auch sehr oft im Stadion da in der Volkswagen Arena, die von außen wirklich cool aussieht. Aber wenn du reinkommst, denkst du dir, der größte Scheiß in den Laden hier. Ist halt alles. Ist halt so. Ist halt meine Meinung, deine wahrscheinlich genauso ein bisschen. Ist halt so ein Operettenpublikum und kommst du halt rein in die Arena und hast da halt die paar hundert Ultras, wenn man so nennen kann, da und dann kommt halt, was halt gar nicht geht, es geht nicht. Vor jedem Spiel, wenn die Wölfe reinkommt, kommt so ein Wolfsgejaule, so ein richtig, also da schämst du dich, da kriegst du Gänsehaut. Du kriegst Gänsehaut, wie peinlich das ist. Da denkst du dir halt, Alter, wie cool, jetzt kommen hier die Wölfe rein, weißt du, oh, jetzt haben alle Angst vor den Wölfen. Und dann kommt so ein dann kann ich halt gar keiner mehr ernst nehmen. Das ist halt wirklich unfassbar lächerlich. Ja, und ja, dann hast du natürlich dann auch den Hügel des Leidens, ne, wenn du den kennst im Trainingsbereich. Ja, ich kenne ihn nur vom Olli Pocher Video. Ja, genau. Du kommst da halt hin auf das Gelände vom VfL Wolfsburg und hast vorm Stadion diesen Trainingsplatz und rechts daneben ist halt so ein ranziger, bewachsener Scheiß Betonhügel mit so Stufen. Und das ist halt symptomatisch, ne, für diesen ganzen Club. So, du hast halt irgendwelche hässlichen Sachen da stehen vor so einem relativ hübschen Stadion. Und du könntest halt so viel machen mit dem Geld, was sie da reinpumpen, aber ja, es hat ja mit Felix Magath 2009 geklappt, ne, zur Meisterschaft, aber ja, ich glaube, aktuell ist er nicht mehr der richtige Trainer. Und er ist generell für niemanden mehr der richtige Trainer. Gab es diesen Hügel eigentlich schon vor Felix Magath oder wurde der für Felix Magath gebaut? Nein, den hat er dahin pflanzen lassen. Ah ja, okay. Ne? Echt jetzt? Dann habe ich noch eine kleine Personalie vom FC Bayern München, die sehr, sehr interessant für die nächsten Jahre sein wird. Da bin ich mir absolut sicher. Und zwar vom ersten FC Köln, von der U19, hat man einen jungen Mann für 800.000 Euro verpflichtet. Und zwar den Mitchell Weiser. Mitchell Weiser, der so gut wie alle Testspiele bisher mitgemacht hat und in allen Testspielen überzeugt hat, kann man sagen. Also eine unfassbare Menge an klasse Spielern, an klasse jungen Spielern beim FC Bayern München, die sich ja anschicken im Moment in die A-Truppe reinzurutschen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und es sind alles gute, junge, deutsche Spieler. Also es gefällt mir wirklich sehr gut, die Richtung vom FC Bayern München im Moment. Ich freue mich dann nächstes Jahr, wenn Nürnberg in Auslevel dieses Jahr ungefähr 8 Minuten gespielt hat. Was? Mitchell Weiser. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Mitchell Weiser sich großartig durchsetzen wird. Nein. In der Saison. Und dass der ähnlich, auf der Position von Robben. Dass der ähnlich wie ein Nils Pedersen in 2 Jahren oder so mal verliehen wird. Und dann klopft der Club an. Vielleicht. Das wäre schön. Also ein schönes Ding. Rechts, auf der rechten Seite. Schneller Mann. Und dann hat man natürlich noch meinen Lieblingstransfer. Also ich bin jetzt schon großer Fan. Könnt ihr euch schon mal alle merken. Mein Lieblingsspieler beim FC Bayern München ist Serdar Shaqiri. Quadratisch praktisch gut, die Rittersport der Bundesliga. Der ist so breit, wie er groß ist. Der besteht, glaube ich, nur aus einer Zelle, aus einem einzigen Muskel. Also ist er Weltklasse. Der Typ hat alles. Der macht Fallrückzieher, der ist mega schnell, hat unfassbar gute, kann gut die Leute wegtackeln und der hat alles. Der hat wirklich alles. Ist sehr jung. Wie jung ist der? Kann man das kurz nachgucken? 91er Jahrgang, also. 91 ist er. Ja. Ja, 20 Jahre alt, so um den Dreh. 21 wird er dieses Jahr noch. Großartig. Also wirklich, Serdar Shaqiri, wenn Robben oder Ribéry mal ausfällt, Shaqiri ist da und bringt Bums in die Bude. Also finde ich wirklich sehr, sehr stark. Was ist für dich so der Transfer beim FC Bayern München, wo du denkst, oh, das ist eine sinnvolle Verstärkung? Mandzukic, habe ich ja gerade schon gesagt. Mandzukic, okay. Bei mir ist es Mandzukic. Ja, ich meine, Gomez hat zwar seine 25 Tore gemacht letztes Jahr, aber ein richtiger Stürmer macht halt, also wenn du schon ein Stürmertyp bist wie Mario Gomez, dann musst du in so einer Saison 40 Tore machen. Ja, wirklich. Dann sind 25 zu wenig, weil wenn du so lauffaul bist, sag ich mal, und einfach nur dastehst und den Fuß hinhalten willst, dann sind 25 Tore für so einen Verein in so einer Saison zu wenig. Was sagst du zu Tom Starke? Ja, es ist so ein bisschen wie Hans-Jörg Butt, der nächste Hans-Jörg Butt. Also es ist ein Sympath und ich bin mal gespannt. Er ist ja eigentlich bei Hoffenheim immer so ein bisschen, ich sag mal, negativ aufgefallen. Oder er ist aufgefallen, dass er ein klares Wort gesprochen hat. Er ist nicht auf den Mund gefallen, er sagt ganz klar, was Sache ist. Und er hat leider in Hoffenheim die letzten beiden Jahre oft Grund genug gehabt, um sich zu beschweren. Wenn er sich voll und ganz damit abfindet, Nummer 2 zu sein, und das muss er, weil er wird Manuel Neuer wahrscheinlich nicht vom Platz 1 verdrängen, dann ist es ein guter Mann. Das werden die ihm ja auch bei den Vertragsverhandlungen gesagt haben. Hier, hör mal zu, Tom Starke, du bekommst hier gute Euros, setze dich auf die Bank, spielst ein paar Testspiele, wenn der Manu sich mal verletzt, ne, wie aktuell, dass er da eine Beckenkammreizung oder sowas hat, dann spielst du auch mal, aber wenn er dann wieder fit ist, guter Tom, dann setz du dich auch bitte wieder auf die Bank. Das wird der auch agreed haben. Also, der ist ja auch nicht doof. Also, mit wie alt ist der? 32, 33? Ja, auf jeden Fall schon Anfang Mitte 30. Mitte 30 also, ist aber schon, ja. 31 sehe ich gerade. Und der ist ja auch nicht dumm und wird sagen, ach hier, komm, Alter, kannst du nochmal die schönen großen europäischen Stadien sehen in der Champions League? Bist du dabei? Hast ein bisschen Spaß? Bekommst 1,050 Millionen dazu? Ja. Haben sie einen guten Ding gemacht, weil musst du erstmal einen Torwart finden, der sich ganz klar hinter Manuel Neuer anstellt. Sie mussten ja im Endeffekt auch einen Alten holen, sage ich mal, weil ein junger Torwart, der spielt, der will ja spielen. Eben. Deswegen hat das auch mit dem Ruven Sattelmeier und mit dem anderen da nicht funktioniert. Ja. Ne? Und ja, doch, das passt. Das passt, glaube ich. Passt. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der FC Bayern München in der Breite klar stärker dasteht als in der letzten Saison. Ja, das stimmt. Dein Tipp, welche Position? Es muss die 1 sein. Das wollte ich hören. Dennis, aktuell steht hier auf der 1 die gelben Zecken. Ach Quatsch, das war der Text von dir, den ich dir noch nicht geschickt habe. Von TOH. TOH. Borussia Dortmund 09 ist das Thema jetzt und der Jürgen, not amused gewirkt, als er das Supercup-Finale verloren hat. Das war ja in der Innenverteidigung nicht alles Gold, was glänzte. Und jetzt hat sich im Spiel Deutschland gegen Argentinien auch noch Mats Hummels im Nackenbereich verletzt. Man konnte sich jetzt zwar klar 3-0 im DFB-Pokal durchsetzen, aber gegen Werder Bremen diesen kommenden Freitag 20 Uhr auf Sky. Und in der ARD. Das mag auch sein, ja. Ist es. Das Spiel wird immer übertragen, auch im öffentlichen Fernsehen. Ja, aber höre ich da wieder so einen Erik Glaser oder so einen alten Wichser da kriege ich immer... Wie findest du eigentlich Fritz von Thurn und Taxis? Fritz von Thurn und Taxis. Ich nehme ihn in Kauf, aber es gibt bessere. Aha, na gut. Also natürlich schon sehr grenzwertig. Am besten finde ich ja Kai Dittmann. Kai Dittmann, muss man sagen, hat in derselben Tennismannschaft wie mein Vater gespielt. Aber nicht deswegen, aus Langenhagen. Bitte? Aber nicht deswegen ist er, magst du den so? Er macht einen guten Job. Er macht den besten Job, wie ich finde, aber kommt glücklicherweise auch noch aus meinem Örtchen. Also mein Lieblings... Und, pass mal auf, und seine Mutter, die war meine Kindergärtnerin. So schließt sich der Kreis. Bitte, bitte. Okay. Ist wirklich so. Ist okay. Ich meine, die Mutter meiner Kindergärtnerin kenne ich nicht. Nein, die Mutter, kenne ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist die auch irgendwie verwandt mit Mitchell Lagerack oder so. Keine Ahnung. Im Australier. Ja, wer weiß. Wir werden es nie rausfinden, weil ich das nicht nachforsche. Mitchell Lagerack ist, glaube ich, auch, den kann man lange nicht mehr halten. Ich glaube. Weiß nicht, keine Ahnung. Roman Weidenfeller ist jetzt 32, der wird nächstes Jahr 33. In Mathe kann man dir aber auch nichts vormachen, merke ich, ne? Hä? In Mathe kann man dir nichts vormachen. Ja, das spätestens seit dieser... Seitdem ihr die Weine zusammengerechnet habt. Ja. In der FSK 18-Version. Ja, dürfen wir das ja sagen? Also es ist initiiert, oder? Ist initiiert. Offiziell ist es bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien eingereicht. Alles klar, dürfen wir nicht weiterreden. Nee, sonst kriegen wir noch Ärger. Dürfen wir nicht, okay. Wo waren wir jetzt? Wir waren bei Borussia Dortmund. Den potenziellen Absteiger, kann man das so festhalten? Ja, sie haben es schon schwer, dies ja ganz klar. Ich meine, ein Kagawa zu ersetzen. Ja, sie haben ja den Marco geholt, ne? Den Marco Reus, den ich ja nicht mag persönlich, aber den ich für einen guten Fußballer halte. Aber ich habe eigentlich gedacht, sie spielen zentral mit dem Kagawa. Heißt er ja, ne? Mhm. Kagawa. Und links mit dem Götze und rechts mit dem Reus. Da habe ich gedacht, das Mittelfeld, das kannst du gar nicht besiegen. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch einen Plaschikowski gibt, der eine wahnsinnig starke Rückrunde gespielt hat, bei der Jens zwar nicht ganz so glücklich war, du meinst aber... Plaschikowski? Ja. Der heißt ja nicht mehr Kuba. Nicht mehr? Der heißt nicht mehr Kuba, will er nicht mehr. Er ist erwachsen geworden und auf seinem Trikot steht jetzt Błażejkowski. Da musst du jetzt mit leben, Tobi. Okay, dann war's das hiermit mit Borussia Dortmund. Ich würde sagen, Platz 11 bis 14 unter diesen Umständen. Gerade so, ich glaube auch, wenn sie anfangen, können sie hinkommen. Nein, was sagst du? Der Transfer, Reus, oder? Ja, definitiv. Ich meine, ja. Wenn man sich den Rest... Ich bin gespannt, was sie mit Oliver Kirch machen, den sie ja von Kaiserslautern geholt haben. Ja. Von dem ich eigentlich auch viel halte, weil will ich mir hinterher wieder mal ein Spiel von Kaiserslautern angeschaut habe letzte Saison, was nicht oft vorkam. Aber der Kirch-Transfer ist so ein obligatorischer Dortmund-Transfer, ne? Ja, der Bitte? Du zuerst. Der passt so direkt in ihr Beuteschema. Jung, deutsch, mit einem enormen Entwicklungspotenzial. Ja, und ein Schnäppchen mit 350.000, also. Ja, warum habt ihr da nicht zugeschlagen? Ja gut, ich meine, wenn du die Wahl hast. Das ist jetzt in diesem Podcast mein Lieblingsthema. Warum schlägt da denn die Klubberer nicht zu? Wir wollten ihn nur ausleihen. War das wirklich so? Nein, aber Nürnberg will alles nur ausleihen. Hat man zumindest manchmal das Gefühl. Und dann machen sie gute Spiele draußen, dann geben sie wieder her. Siehe Julian Schieber. Der zweite hohe Neuzugang bei Dortmund. Der quasi der Barrios-Ersatz. Mal gucken, ob er sich mit der Ersatzrolle in Dortmund zurechtfindet. Muss er, aber ich bin der Meinung, dass er, sollte er irgendwie dann mal Nummer 1 werden, da glaube ich nicht so den Platz ganz ausfüllen kann. Ich sehe ihn nicht als klasse Bundesliga-Stürmer. Hat man bei Lewandowski aber auch gedacht, nachdem Barrios so eine starke Saison gespielt hat und letztes Jahr Meister wurde, und er sich dann verletzt hatte, ich glaube, der hat sich dann auch verletzt, Anfang der Saison beim Confed Cup. Heißt es Confed Cup? Ich glaube, Confed Cup heißt es. Ja, auf dem richtigen Weg. Und dann Lewandowski eingesprungen ist, der zwar eine vernünftige Joker-Rolle gespielt hat vorletztes Jahr, aber von dem man auch gedacht hat, okay, der ist gut, aber der hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft und mal hoffentlich wird es was. Und dass der dann so einschlägt, konnte man auch nicht ahnen. Und ein Schieber ist meiner Meinung nach auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung, da kann auch noch was kommen. Aber warten wir es ab. Ja. Groß hat sich ja nichts verändert, ne? Ja, also sie in haben der noch Startaufstellung wird sich ja, glaube ich, nur Marco Reus reinwursteln. Ansonsten? Ja, sie haben ja noch von Cottbus diesen Bittencourt verpflichtet. Ich mein, ja, er heißt übrigens Bittencourt. Nicht wie die ganzen 82 Millionen ganzen anderen Fußballfachleute hier sagen, Bittencourt. Nein, er ist deutscher Vater oder so, und aber brasilianische Mutter. Und sofern ich weiß, spricht man in Brasilien Portugiesisch und nicht Französisch. So, ihr ganzen Klugscheißer. Er heißt Bittencourt. Merkt euch das. Echt? Ihr alle. Und ich bin in Deutschland spricht man auch kein Französisch. Bitte? Und in Deutschland spricht man auch kein Französisch. Nicht überall zumindest. Nicht überall. Okay. Große, ja, Abgänge. Bin gespannt. 2,7 Millionen für Bittencourt. Gut, genau. Da brauchst du dich gar nicht schämen, Tobi. Hast du richtig gemacht. Alles klar, dankeschön. Abgänge. Ja gut, ich meine, sie haben Barrios, haben sie für 8,5 Millionen immer noch losbekommen. Nach China ist der, glaube ich, irgendwohin. Ja, klar. Und ansonsten, alles, was sonst noch weg ist, ist, ja, Antonio da Silva hatten sie ja. Das sind alles gute Fußballer. Ich immer mochte. Ich mochte ja, den Ton. Auch ein Florian Kringe, wenn er fit ist, war auch ein guter Fußballer, aber halt ein zuverlässiger, ein guter Zweitliga-Kicker, ein guter mittelmäßiger Erstliga-Kicker, aber halt nichts für Dortmund in der Hinsicht. Nichts für eine Mannschaft, die jetzt dieses Jahr endlich mal was reisen will und reisen sollte in der Champions League. Reisen? Wie sagst du reisen? Reisen. Mhm. Er möchte mal schauen, was er reist. Der gute BVB dieses Jahr in der Champions League. Ist das besser so, Herr Skrep? Das ist besser! Das freut mich! Wir haben Dortmund, oder? Wir haben Dortmund durch, ja. Ich muss noch sagen, es drückt ein bisschen auf die Uhr. Du musst gleich noch zu einer FKK-Party, ne? Ich bin da schon, also ich bin schon, ich hab's Outfit habe ich schon an. Das Outfit hast du schon an, aber musst noch hin. Ja. Das mit dem Bus, überlege ich mir, ob ich mit dem Bus fahre oder mit dem Auto. Ja, du trinkst ja bestimmt auch was, dann fahr mal lieber mit dem Bus. Ist immer ganz furchtbar, wenn ich auf eine FKK-Party gehe und morgens angezogen im Bett aufwach. Da weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Ja, da lief was falsch und hast auf jeden Fall Alkohol getrunken. Ja, meistens. Ja, für so welche Sprüche hat Dennis immer einen extra Blog parat, aber da kann ich ad hoc nicht drauf antworten, da bin ich zu unkreativ. Okay, dann arbeiten wir das nächste Mal unsere Witze. Wollen wir noch kurz internationale? Ja, wir können. Ich glaube, in England war heute der erste Spieltag. Da war erster Spieltag. Und Podolski hat knapp eine Stunde gespielt mit Arsenal gegen Sunderland und muss nicht besonders gut positiv aufgefallen sein. Und ist das auch hätte man ihn nicht ausgewechselt. Ist auch nur 0-0 geworden zum Schluss. Also ich werde mir diese Saison stark die Premier League angucken, weil ich bin ein großer Fan, ne, von diesem Fußball, von diesem schnellen, energischen Fußball. Und am Montag kommt ja schon Manchester United, da werde ich mir schön vom Fernsehen setzen. Aber du hast gesagt, Arsenal mit Podolski. Was meinst du? Setzt er sich da durch oder? Ich kann zu wenig sagen über das Team von Arsenal, was sie sonst noch verpflichtet haben, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube es auch nicht. Also, im Testspiel gegen Köln hat er ja 2 Tore geschossen. Ach, scheiß doch auf diese ganze Testspielkacke und Liga-Cup. Und das sind die einzigen Informationen, die ich in meinem Kopf habe. Ja, ich habe auch keine anderen Informationen, aber nächsten Samstag oder beziehungsweise nächsten Freitag 20.30 Uhr, da geht's los und alles, was bis dahin war, ist von Arsch, auch heute diese DFB-Pokal-Kacke. Ich meine, klar, Hoffenheim hat die Bude vollgekriegt, heute gegen einen Berliner Hip-Hop-Label, aber das kann nächste Woche ganz anders schon. Ja, man muss auch sagen, es ist ein Berliner Indie-Hip-Hop-Label. Entschuldigung. Ne? Für alle, die es nicht wissen. Aber ich sehe gerade, Arsenal hat gegen Sunderland 0-0 gespielt, dann ist es dann auch dabei geblieben. Ja, ja, ja. Und ich habe es schon mal angesprochen bei dem letzten Show, mit dem, wo man dann heißt Hort, mit Vladan Petric, der ist ja zu Fulham gegangen. Mm. Und hat gleich mal 2 Buden gemacht. Ah, bitte, hör auf. Im ersten Spiel, wirklich. Ja, ja. Noch Tabellenführer sehe ich. Ja, gut. Mit einem 5, ne, ja, bestimmt. Also mit einem 5-0 ist man normalerweise Tabellenführer nach dem ersten Spiel. Ich sehe aber gerade, es ist rechnerisch noch möglich, dass sie nicht mehr Meister werden können. Also da ist noch nichts entschieden, sehe ich gerade. Solange die 0 steht. Wo wir gerade bei Arsenal waren, RVP ist ja die Abkürzung. Ich wusste mal gar nicht, was das heißt. Ich denke immer, Rob Van Dam oder ach, dann sehe ich ja, ist ja ein P. Robin van Persie ist für 29 Millionen zu Manchester United gewechselt. Als Sturmpartner von Wayne Rooney. Ich glaube, ein klasse Transfer, oder? Für Manchester United definitiv. Und wenn man betrachtet, 29 Millionen für einen Van Persie. Der aber auch schon 29 ist. Ist egal. Der hat noch 3-4 gute Jahre auf höchstem Niveau vor sich. Höchsten, ja. Höchsten Respekt. Er ist ja nur gekommen, weil der Deal mit Lewandowski nicht geklappt hat von Borussia Dortmund. Das war ja der Stürmer Nummer 1. Ja, gut. Sir. Das hat nicht geklappt, wie du schon sagst. Ich hab, wo ich gerade Sir anspreche, den habe ich natürlich am letzten Samstag auch gesehen. Denn ich war beim Testspiel Hannover 96 gegen Manchester United. Ihr könnt ja mal irgendwie auf meinen Audioboo-Account gehen. Da könnt ihr euch nochmal die 5 besten Highlights der Partie anhören. Inklusive 96 Alte Liebe habe ich mitgesungen. Featuring 96 Ultras. War schön, aber die erste Halbzeit war wirklich zum Abgewöhnen. Das war Fußball der alleruntersten Kategorie. Aber da hat man gesehen, dass wir nicht Wolfsburg sind, sondern unsere Ultras. Die haben ordentlich gesungen, haben gesagt, oh, wie ist das schön, so dass man mal gegen so einen Gegner spielen kann. Das wollte ich sehen, das wollte ich hören. Aber das Spiel war in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut. Aber dann in der zweiten waren wohl die United da, die irgendwie nicht großartig gewechselt hatten, das habe ich überrascht. Also da muss so wirklich eine Menge Geld geflossen sein, dass Chicharito, Rooney, Nani und De Gea alle durchgespielt haben. Und das hat sich dann auch ausgewirkt. Die waren wesentlich platter als 96, die dann in der zweiten Halbzeit 7 Leute ausgewechselt haben. 7 gute Leute. Also wir haben in der ersten Halbzeit mit nicht so gutem Personal gespielt. Aber nichtsdestotrotz, das war eine schöne Atmosphäre. Also war schön, waren glaube ich nur 2000 United-Fans da, aber diese Testspiele nehme ich gerne immer mit, weißt du? Wann siehst du denn schon mal United? Hä? Ist klar, würde ich auch machen. Sag doch mal. Würde ich auch machen, wenn Man United zu mir nach Bord kommen würde, würde ich mir das anschauen. Ich habe jetzt gerade abgesagt zu Hannover gegen Wisla Krakau, weil das ist unter der Woche und 20.45 Uhr und da gibt es eventuell noch Verlängerung oder sowas, nee. Spielen zuerst in Krakau? Ich spiele zuerst in Krakau und beim Auswärtsspiel wurde ich gefragt, ob ich mitkommen möchte, habe ich gesagt, nee, ist mir zu spät. Aber dafür bin ich am 7.9. wieder in der AWD Arena und zwar beim Spiel Borussia Deutschland, hätte ich fast gesagt. Der angehende Deutschland FC gegen die Färöerinseln, das erste WM-Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Brasilien ist es, glaube ich, ne? Ja, 2014 sind sie in. Ja. Ja, sind wir in Südamerika, ja. Ja. Ist jetzt kein Kracher. Sollen wir das Spiel analysieren und eine These aufstellen, oder? Welches Spiel? Deutschland gegen Färöerinseln? Ja. Ich glaube, man könnte so eine leichte Vorahnung, was das Endergebnis in etwa. Ich habe da auch eine leichte Vorahnung, aber ich habe mir gedacht, ey, Ey, ich verstehe schon, das ist hier echt Schrott, ne? Fahrerinseln, aber ey, du siehst mal Kedira, Özil und Co. und neuer. Das machst du mal hier ein bisschen überteuerte Karten, kaufst du dir und dann machst du das mal. Also, dann bin ich am 7.9., da werde ich auch, glaube ich, ein Audioboo wieder machen. Das hat mir Spaß gemacht. Was hast du denn da gezahlt für die Karten? Da das Stadion schon komplett ausverkauft war und ich erst so spät mitbekommen habe, dass es das Spiel überhaupt gibt, bei uns in Hannover, habe ich bei eBay für 25 Euro Karten 40 gezahlt. Ja gut, das ist ja immer noch. Das geht immer noch. Ist Unterrang, gute Plätze. Komm mal, ja. Ey, es ist ein Deutschlandspiel, Tobi. Ja, ich hab auch schon gesagt, willst du denn da? Willst du doch Fahrerinseln? Ey, ist Deutschland. Ne? Kann man mal machen. Und ich werde dann ein Audioboo aufnehmen, wenn ich die Deutschlandhymne singe. Ich freue mich drauf. Du freust dich drauf, ne? Ich freue mich drauf. Wie die Sau. Ja, gibt's bei euch mal irgendwie ein Länderspiel oder sowas? Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Wir sind eher. Nee. Also redest du jetzt von Stuttgart, oder? Oder Berlin. Berlin, du bist ja oft beruflich in Stuttgart, von daher. Ich bin immer in Stuttgart beruflich und immer in Berlin, also da, wo es fehlt halt. Gehst du auch dieses Jahr mal ins Stadion? Kann man da mal was erwarten? Kann man da hautnahe Erfahrungen irgendwie mal dem Hörer preisgeben? Tobi? Ja, natürlich. Ich meine, ich als alter Clubfan habe natürlich die Möglichkeit, ich werde auf jeden Fall nach Stuttgart gehen das ein oder andere Mal. Ich werde mir das ein oder andere Spiel natürlich in Nürnberg anschauen. Ich mag es, wenn ich gequält werde. Deswegen werde ich mir auch jedes Spiel von Nürnberg anschauen, wenn sie in der Allianz Arena in München spielen. Es ist immer ein Riesenspaß, dann mit einer totalen Euphorie hinzufahren und dann 200 Kilometer mit einer 4-0-Klatsche heimfahren. Mhm. Schön, und abends kriegst du dann die Freundin ab. Dann wahrscheinlich wird es auf Frankfurt wieder hinauslaufen. Die Commerzbank Arena, tolles Stadion. Schönes Stadion. Wenn es allerdings ein bisschen stärker regnet, geh nicht hin. Weißt du noch, WM 2006, als es diesen Monsunregen gab und das Stadiondach irgendwie so eingebrochen ist? Halb? Weiß ich noch, natürlich weiß ich das noch. Schön, war schön. Ja, und ansonsten, ja, wahrscheinlich nach Hoffenheim wird es wieder gehen. Nach Sinsheim, also Sinsheim, eben genau zu sein, ja. Vielleicht mal nach Freiburg, aber Freiburg ist ja. Aber ich gebe den Tipp, Nürnberg gegen Hoffenheim im DFB-Pokal wird es nicht geben. Nicht? Nee. Also dann halt doch zu AK Berlin. Ja. Was haben die wohl für ein Stadion? Keine Ahnung. Stell dir mal vor, AK Berlin gegen Bayern München und sie wollen nicht in die ins Olympiastadion. Dann ist es, das wär blöd. Warum? Naja, also sind wir mal ehrlich. Oder? Warum? Denk mal, so wie sich der Club anhält, wird das so in so einem drahtumzäunten Hardcore-Street-Soccer-Platz sein. Also da werden die dann wohl ihre Heimspiele abhalten, ne? Wo dann noch 4 gegen 4 spielen dann auch. Ja. Sonderregelung. Ja, klar. Ja. Sonst wird AK Berlin sau. Ja. Tobi, hast du noch was? Ich habe hier großartig internationale Transfers, habe ich Real ganz nah an der Verpflichtung von Luka Modric von Tottenham. Hat ein gutes Turnier gespielt und war, glaube ich, schon mal letztes Jahr irgendwie Thema, ne? Thema, ja. Auch zu der Zeit, wo Özil verpflichtet wurde, vor 2 Jahren war es ein Thema, aber ja. Nachdem dann Özil verpflichtet wurde, hat man sich dann doch gegen Modric entschieden, aber dann habe ich noch Nuri Sahin, Arsenal oder Liverpool. Was würdest du da sagen? Arsenal. Beide Clubs sind Arsenal, ne? Ja, ich weiß nicht, was er in Madrid noch will, weil da wird er wahrscheinlich nicht glücklich. Es war doch klar, Tobi, es war doch klar. Ja, ich hätte an seiner Stelle auch noch mindestens ein Jahr in Dortmund drangehängt, um das nochmal zu bestätigen, aber ja, Madrid ist eine schöne Stadt, ist ein tolles Stadion und von der Ersatzbank hat man auch einen tollen Blick aufs Spielfeld. Hm. Ich lese gerade Xaver, Javi Martinez, nicht im Kader für das Ligaspiel von Bilbao. Ja, das ist auch ein Traum. Also das ist nur die ist schon eine weitere, oder? Ja, da wird es auch keine Bedenken mehr geben, glaube ich. Mit den Spaniern, das ist generell immer so ein bisschen schwierig, wenn es um solche Höhen an Transfersummen und an Abmachungen geht und vielleicht wollen sie noch ein Freundschaftsspiel rausschlagen oder so. Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass da noch was irgendwie dazu führen könnte, dass dieser Wechsel nicht stattfindet. Ja, ich glaube auch, dass das sieht gut aus und zur Not leiht Nürnberg ihn halt aus. Berater wurde gerade in München gesichtet. Vicente Del Bosque gratuliert den Bayern zu dem Transfer. Also da ist wohl alles in trockenen Tüchern, können wir Stand 18.08.2012 verkünden, 20 Uhr Abend. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, weil du musst zu deiner Feier. So sieht's aus. Und du auch. Du musst auch noch auf ein großes Fest. Ja, ein großes Fest. Oh, ich habe hier gerade Werbung am Laufen. Mach das mal aus. So. Tobi. Chris. Mal gut, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine Freude, wie immer, ja. Und ohne technische Probleme, wie es aussieht. Das glaube ich erst, wenn ich einen Kommentar auf der Homepage abgeben kann. Ja, genau. Schön auf vierecken2elver.wordpress.de. Tobi, rette mich. Wie? Und auf coldofpersonality.de. Genau, und falls die Adresse, die ich gerade gesagt habe, falsch ist, dann findet ihr definitiv den Link bei coldofpersonality.de. Sagst du auch kalt jetzt oder sagst du kult? Ich sag schon immer kalt. Es gibt ja auch Leute, die schreiben Kult mit K, gell? Habe ich auch schon irgendwo gelesen. Ja, habe ich auch schon mal gelesen. Genau, und lasst schöne Kommentare für diese Ausgabe auf irgendeiner Seite. Geht auf bild.de und schreibt einen Kommentar zu dieser Ausgabe. Saisonvorschau 2.0. Tobi, ich liebe dich. Fress ich dich auch. Wie jetzt? Ja, doch. Nicht so sehr wie unser aller Gutster. Ja. Unser Diktator, aber ansonsten doch schon auch. Ja. Und was man vielleicht noch sagen könnte, ich bin ja mit dem Gedanken, dass wir vielleicht mal einen Gasthörer oder so einladen, wenn mal einer Lust hat oder so Lust hat, dass es vielleicht auch einfach mal, soll das mal nicht bewerben, aber soll mal eine Anspielung drauf machen. Ja, oder ein Video schicken, ne? Ja. Vielleicht auch von so einer FKK-Feier. Ja, unser FKK, wir machen das immer nackt. Also nicht nur ich hocke gerade nackt auf dem Sessel. Ja, also alle dürfen gerne mal, also wenn ihr Bock habt, einfach mal auf Facebook, auf unsere Facebook-Seite, facebook.com/4ecken2elver. Da machen wir auch immer schöne Umfragen. Da geht es ja auch rund. Ne? Also das ist wirklich ein Schlaraffenland für den Fußballfan. Und alle dürfen, wie du sagtest, mal gerne mal mitmachen. Ne? Also ja, ich hätte da so ein Konzept. Na, dann also, sag mal. So eine Art Casting, so eine Vierecken 2-Elfer sucht den Top Co-Host. Okay. Könnten wir das? 4E2ESD. Dann habe ich eine Idee. Dann sollen doch die Hörer ein Audiobuch schicken. Und sollen in 3 Minuten komprimiert sagen, warum sie der Richtige wären. Sollen wir es noch den Schwierigkeitsfaktor erhöhen und sie müssen aufs Schwäbisch machen? Ja gut, dann bin ich ja nächste Folge nicht mehr dabei. Ach komm. Naja, du bist ja, also du bist gesetzt. Persona non grata. Du darfst auch bayerisch schwätzen, das kannst du auch, das habe ich schon mitgekriegt. Ja, also wir werden da auf der Facebook-Seite nochmal irgendwie was verkünden, wie wir das machen. Aber finde ich eine schöne Idee, hier mal wen zu Gast zu haben, der vielleicht auch mal Infos über den Verein bringt, für den wir jetzt nicht so viel Fan des Berliner AK ist. Das wäre natürlich ganz groß, wenn wir und dann haben wir auch ein Quartett, vielleicht noch einen schönen Hoffenheimer-Fan, wenn es denn noch einen geben soll. Oh, das wäre es, ja. Ja. Und dann können wir richtig schön shooten, während der Sendung. Da können wir schön shooten. Also gut. Wir haben es jetzt aber wirklich. Ich glaube es auch, ja. Du kannst es ja nicht mehr lassen, ne? Du bist ja wirklich eine Rampensau. Du konntest es letztes Wochenende schon nicht lassen, hast bis tief in den Morgen reingesendet. Aber mit mir bekommst du das nicht hin. Also gut. Aber nur, weil ich weg muss. Ja. Tobi, also gut. Bedanke mich. Tschüss. Liebe Hörer, wir hören uns. Irgendwann. Hörer, wir hören uns, genau. Bis denne. Tschüss.